In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Warum? Ja, was machen die Klonkrieger hier vor der Tür? Ich weiß auch nicht. Und hast du nun schon wieder abgesetzt? Ey, ich kann auch nicht verstehen, warum wir nicht einmal, ja, einmal ganz normal ins Studio kommen können. Ich kann es schon verstehen. Du setzt uns auch immer hier ab in die Scheiße. So ein Scheiß, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Naja, hallo. Hallo. Hallo. Ey, das gibt's gar nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ja? Jedes Mal. Ja, wirklich. Jedes Mal. Ich sollte das nächste Mal fahren. Ja, ich glaube auch. Dass das... Und das Studio aussuchen. Das Problem ist, es ist ja immer das gleiche Studio. Ich kann ja, das nicht verstehen. Ja, aber du kannst es irgendwie nicht. Warum die immer kurz bevor... Ja, das, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist echt unglaublich. Sind wir jetzt da? Wir sind da. Also kann ich Schwert ausmachen? Du kannst dein Schwert ausmachen, ja. Mach dein Schwert aus. Gut. Warum muss ich eigentlich mitkämpfen? Du bist doch der Mann. Dachte ich zumindest. Ja, Dann musst du doch unseren Arsch retten. Dann muss ich doch nicht mitretten. Oh. Nein, aber es könnte ja vielleicht nicht schaden, wenn du dann wenigstens meine Bierflasche kurz hältst oder so. Du bist schon auf dem Weg zum Studio am Trinken. Wenn ich mit dir auf dem Weg, egal wohin bin, bin ich am Trinken, ja. Warum gehe ich eigentlich mit dir dahin? Ich weiß es nicht, keine Warum Ahnung. Warum folge ich dir eigentlich immer in die Richtung, in die du gehst? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das könnte an meinem unglaublich tollen Mantra liegen. Nee, glaube ich nicht. Komm schon. Kauf dir ein Mantra. Nee. Kauf dir ein Mantra. Nee. Kauf dir ein Mantra. Komm. Nein. Du meinst ein Manta? Nein, ein Mantra. Und Manta kaufe ich mir gern. Hätte ich auch gerne. Manta hätte ich wirklich gerne. Manta ist geil. Manta ist echt super. Ich muss sagen, mit Nasenspray geht es gerade übrigens. Ja. Außerdem hast du gesagt, dass das erste sowieso kostenlos ist. Dein erstes Mantra. Und zwar... Ich gebe dir jetzt dein erstes Mantra, okay? Ja, das haben wir ja ausgemacht. Ihr habt mich heute gefragt, ob ich mir eins kaufen will. Ich habe gesagt, nur er schenkt mir eins. Nein, nein, nein, nein. Du hast das nicht ganz verstanden. Du bekommst jetzt das Mantra. Bist du bereit für dein erstes Mantra? Ja. Okay, dann... Das ist ja umsonst. Atme einmal tief ein. Ja. Mhm. Das war kein tiefes Einatmen. Ich merke das. Du bist nicht im Einklang mit dir und dem Universum gerade. Muss ich meine Beine, darf ich meine Beine kreuzen oder muss ich sie auseinanderstellen? Gekreuzte Beine zeigen davon, dass du eine Abwehrhaltung gegen das Mantra einnimmst. Dann tue ich die mal entkreuzen, okay? Ja. Gut, habe ich gemacht. Okay, jetzt atme einfach einmal tief ein. Sehr gut. Und jetzt empfange dein Mantra. Erlaube mir, dir das Fliegen zu lehren und durchschaue das Innere an der Kante bis zur Mitte. Und für dich zählt das Wort beim Mantra darüber hinaus. Und jedes Mal, wenn du jetzt ausatmest, denke an darüber hinaus. Und dann? Dann wirst du irgendwann die achte Stufe der Erleuchtung haben. Irgendwann. Ja, nachdem du ungefähr 1 Million gezahlt hast bei mir. Dollar aber allerdings. Also dann nie. Das werden wir sehen, ob du halt den achten Part der Erleuchtung nimmst oder nicht. Ja, das, also wie gesagt, das war dein erstes Mantra. Ja. Ich, Also jetzt noch 7 Stufen vor mir. jetzt hast du doch, ja, genau. Jetzt musst du natürlich auch mir frische Früchte mitbringen, ja, demnächst zum Studio, weil das gehört halt mit dazu. Also frische Früchte. Jetzt hast du dein Mantra. Denke immer an darüber hinaus. Darf ich ehrlich mit dir sein? Ja. Der Vibe-Fight kann sowas besser. Ja, ich verkaufe auch Mantren. Ja, aber nicht sehr gut. Ich verkaufe Mantren. Ich bin Vertriebler. Ja, ich verkaufe etwas. Why we fight, das ist etwas anderes. Er verkauft nichts. Er ist Dienstleister. Das ist ein großer Unterschied. Er verkauft Dienstleistungen. Nein, die verkauft er ja nicht. Hat er mittlerweile sein Kartenset? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja nie wieder über seinen Auftritt gesprochen. Vielleicht hat er auch seine Karriere an den Nagel gehangen. Das wäre sehr schade, weil er ein durchaus sehr, sehr, sehr begeisterter, ein durchaus begeisterter Zelebrator des Übersinnlichen auch Ich gewesen hab ist. ja, ich hab, wenn man gerade, ich hab ja OP-Rechte, damit kann ich doch kicken, oder? Ja, aber du kannst mich nicht kicken. Nein, aber ich kann den Lolpones kicken. Ne, lassen wir den Lolpones vielleicht Nein, mal gerade da, wo er ist. nein. Für die 5 Euro darf er sich wieder in den Chat einloggen. Ach, das ist ja wieder vertriebsgerecht hier. Jetzt habe ich vergessen, was ich gesucht habe gerade. Ich habe irgendwas gesucht gehabt, was ich eigentlich jetzt in den Chat legen wollte. Ach ja, genau. Der Lönsch, der hat nämlich sein Mantra heute schon von mir erhalten, weil er nämlich 1.000 € in den Aluhut gepackt hat. Eine Sekunde, ich linke das mal eben, die 1.000 € die er in den Aluhut gelegt hat. So, hier. Da hat er 1.000 € investiert. Finde ich ist auch eine durchaus gerechtfertigte Sache. Und sein Mantra ist übrigens gewesen Mut. Mutker. Mutker. Ja, Mutker. Das ist sein Mantra. Man kann es auch rückwärts lesen, dieses Mantra. Ja. Dann erhält man Rektum. Ich lache gerade nicht wegen dir. Ich weiß, das ist ein einzigartiges Mantra. Ich lache darüber, dass Lolpones zu langsam war, um mich zu kicken. Das ist natürlich sehr lustig, während ich gerade hier die Sendung mache, dass du dich darüber amüsierst. Das ist schon. Ich wollte dich nicht stören bei deinem Mantra. Es ist nicht mein Mantra, ich verkaufe nur die Mantra. Das Problem ist einfach, man muss halt einfach schauen, dass die genug gechannelt werden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also, ich habe jetzt schon hier gerade einen bei mir im Shop, ich habe auch einen eigenen Shop dafür eingerichtet. Der hat sich angemeldet und, ja. Also, wie gesagt, wenn ich einen bekomme, ja, der sich ein Mantra bei mir bestellt für 500 €, nur einen einzigen. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann auf dem Boden hier liege. Und ich werde jetzt auch bei eBay, Den Shop mache ich heute Abend noch fertig, wenn ich das schaffe. Dann mache ich doch den Mantra eBay Shop fertig. Und dann kann man sich da auch. Ich stelle dann so zwei, drei Mantren zur Versteigerung. Ja, ich will ja nicht so sein. Diese Mantra-Geschichte haben wir übrigens im Sinne des Themenabend von Dreisat. Seelenfänge. Das ist richtig, das ist richtig. Aber eigentlich, also für die, die vielleicht dann halt denken, dreht er jetzt völlig durch, wie kommt er auf die Mantra-Scheiße? Ja? Es ist halt so, dass ich im Rahmen für Klargestellt 2.0 recherchiert habe und ich habe da diesen wunderschöne, diese wunderschöne Doku gefunden. Und zwar David Lynch Wants to Fly. Ich glaube, es war David Lynch Wants. David Wants to Fly. David Wants to Fly war es. Eine wunderschöne Doku, die man sich auf YouTube anschauen kann. Ich habe jetzt genau gerade nur in dieser Sekunde den Link hier nicht, weil ich alles hier voll habe am Fenster. Aber ich weiß, dass der. Ja, da ist es doch. Vielen Dank. Es ist super. Also, wer wirklich herzhaft lachen will und sich auch stellenweise komplett in die Ecke schreien möchte, der möchte sich diese Doku doch mal anschauen. Es ist für mich natürlich als großer David Lynch-Fan ein echtes Drama. Ja, für mich ist das wirklich nicht schön, diese Erkenntnis. Aber ich habe herzlich gelacht. Das freut mich, dass du herzlich lachen konntest. Der Mantra-Shop, Jakel, das ist meiner. Den habe ich heute aus dem Boden gestampft. Das ist mein Mantra-Shop. Das ist meiner, Der hat Jakel. heute nichts anderes gemacht, ja, als diesen Shop da herzustellen und dann auch noch total die Rechtschreibfehler reinzumachen. Aha. Ja, also. Deutsche Sprache und so ist nicht. Aha. Also den von Lönsch, das Mantra. Weiß ich nicht. Der schreibt hier gerade, er hat einen ganz kleinen Penis und kann damit nichts erreichen. Ja, das Das Problem war war, sein Mantra heute. ja, das Problem war, der hat ja einmal eine, ich habe ja so eine Mantra Wundertüte, habe ich auch, und da hat er halt reingegriffen. Die Mantra Wundertüte kostet nur 50 Euro. Ist natürlich blöd, wenn man dann so einen aus der Wundertüte erwischt. Das tut mir auch leid, aber in der Mantra Wundertüte, man weiß nicht, was man tra bekommt. Ein köstlicher Wortwitz bei uns Yogis. Ja. Wir in Indien. Im Grunde habe ich das nur geändert, was der Mensch mir bei Twitter geschrieben hat oder uns bei Twitter geschrieben hat. Der hat eigentlich was anderes geschrieben. Also das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gemacht habe, gesagt habe. Habe ich schon erwähnt, dass wir Yogis einen sehr speziellen Humor haben? Du meinst ihr Joghurts? Ich finde, das ist alles total toll. Ich kann auch nicht verstehen, warum du mich damit die ganze Zeit so ärgerst. Tja, um deine Seelen zu fangen. Ist es, weil das was ist? Ich weiß doch nicht, womit das was zu tun hat. Ich weiß auch nicht, womit das was zu tun hat. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht wohl dabei. Oh, du Arme. Ja. Wie geht's dir denn heute? Geht mir ehrlich gesagt noch beschissener als gestern. Also ich habe jetzt die Nase richtig zu, wie man wahrscheinlich zweifelsohne hört. Ja. Und habe jetzt auch Kopfschmerzen dabei und fühle mich auch generell überhaupt nicht so richtig frisch. Ja. Du musst immer duschen. Danke. Hast du heute schon abgenommen oder fühlst du dich immer noch so dick? Nee, heute, nee, es ist so schlimm. Heute fühle ich mich, also boah, heute fühle ich mich richtig fett, ehrlich gesagt, weil der Kopf wird ja immer dicker und die Nase wird immer zuer und deswegen ich fühle mich, ich fühle mich einfach nicht gut. Fühle mich nicht so richtig Oh. frisch. Oh. Aber eigentlich klingst du von jeder Sendung besser. Also von Sendung zu Sendung hörst du dich besser an. Nee, ich nehme von Sendung zu Sendung, nehme ich einfach stärkere Medikamente. Meine Medikamentendosis erhöht sich einfach halt von Mal zu Mal. Hört Das uns ist einfach eigentlich die die Sache. Hörsuppe zu? Ich glaube ja. Dann können wir eben ja hiervon aussagen, dass wir morgen, glaube ich, zur gleichen Zeit wieder drauf gehen, oder? Was ist denn morgen? Morgen ist Donnerstag wohl. Ja, weiß ich noch nicht genau, weil ich nicht weiß, wie der Niklas morgen da unterwegs ist wegen seiner Vernissage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das macht mir alles auch ein bisschen fertig. Was ist denn los mit dir und dem Niklas? Der ist doch auf der Vernissage. Und du bist nicht dabei. Doch, wir fahren ja zu der Vernissage, aber im Moment bin ich ja echt krank und das ist alles total. Das ist alles total kacke, ist das. Das ist Aha. alles total kacke. Also ganz scheiße dein Tag und so. Ja. Du Alles tust nicht so mir optimal. nicht leid. Tux, Jenny und ich würden gerne den Jingle von Möb Möb als Mailton haben. Ja. Welchen Jingle von Möb Möb? Den Möb Möb Möb von dem Herrn Witzmann von dem Kind? Dann würde ich den, wenn der Witzmann sagt, yo, dann würde ich den bereitstellen. Ja, okay, dann frage ich den Herrn Witzmann, ob das okay ist. Aber ich denke, spricht nichts gegen. Ich musste übrigens vorhin lachen, weil ich ja den LOLpons gekickt habe wegen den 5 Euro. Also er hat gesagt, ich wäre beim Frankfurter Rotlichtmilieu für 5 Euro. Und dann kam er rein und hat von Jakil OP bekommen, aber war nicht schnell genug mit dem Kicken und ich habe ihm dann rechtzeitig den OP wieder weggenommen. Ja, aber der war zu langsam, Herr Jakil. Der hat immer recht, aber er ist zu langsam. Auf jeden Ja. Fall wollte ich, das fand ich lustig. Ach. Ja, es war schon lustig. Also die Geschichte war War jetzt so. wirklich nicht schlecht, Jule, muss man War sagen. es auch. Also. Ja, die war genauso spannend wie dein Mantra. Mann. Ja, das ist eine super Geschäftsidee. Ich kann gar nicht verstehen, warum du so verbittert bist. Du bist doch nur verbittert, weil du nicht auf die Idee kamst, Mantra zu verkaufen. Nein. Ich verkaufe Mandalas. Ausgemalt von mir. Man darf sich auch auswählen, welche Farben man haben will. Ja. Das ist eine Hier, Scheiße. Maria sagt, du sollst atmen. Das finde ich übrigens auch. Ja, geht sowieso nicht. Und irgendwie schuppen meine Augenbrauen. Oder dann ist Asche eins von beiden. Nee, verdammt, das ist Asche. Wieso hast du denn bitte schön Asche an den Augenbrauen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, was hier los ist. Ich verstehe da doch alles nicht mehr. Und dann ist echt der, ach so, wir haben doch gar nicht gesagt, dass es nach diesem Radau hier vor der Studiotür, wir haben den 21.03.2012 und es ist kein Porncast mit dem Tagebuch zum Untergang hier so ganz langsam und ja, sind wir eigentlich gleich laut? Das ist so die Frage, die ich stellen wollte. Sind wir eigentlich gleich laut? Ich glaube, die hätten sich längst beschwert, wenn es nicht so wäre. Ja, ich glaube auch. Ah, der Lönchius hatte eine Fahrradpanne und trotzdem ist er hier. So, es ist so, Lönchius. Durch dein Mandala. Nein, anders. Ich fange noch mal neu an. Jule ist ein Müh lauter, dann würde ich Jule jetzt ein Müh leiser machen. Dieses Müh, danach fahre ich mit dem Mantra fort. So. Es ist so. Achso, sie soll ein Müh lauter. Ja, dann sag das doch. Ein Müh Warte doch, lauter. ein Müh lauter. Ein Müh lauter. Jetzt ist sie ein Müh lauter. Also. Lentius, es ist so. Früher. Ohne dein Mantra wärst du stehen geblieben und hättest nicht gewusst, was tue ich jetzt? Jetzt, seitdem du das Mantra hast, bist du hier. Wo? Hier. Hier, Jule. Man muss auch einfach bei einem Mantra. Und insbesondere in der Meditation ist es wichtig, Wörter auch einfach einmal stehen zu lassen. Und total unsinnige Sprechpausen einzulegen. Das verstärkt das Mantra. Aha. Lass es einfach auch mal auf dich wirken. Aha. Genau, German Student hat richtig, wenn ich bei meinem Mandala richtig bin, male ich über die Begrenzung. Oh, das wäre aber, das wär aber ganz, das wär, aber da nimmst du dir aber richtig. Da lässt doch mal 5 gerade sein, wa? Ja. Oh. Ich weiß gar nicht, warum ausgerechnet du bei Mandalas lachst. Ich könnte mich da drüber komplett kaputt lachen. Bantala. Ich muss mir echt, glaube ich, mal hier so ein. Ich fragte, glaube ich, gerade, ich glaube, vor der Teezeit ist derjenige, fragte mich, ob das Mantra auch als Geschenk verpackt werden kann über den Shop. Selbstverständlich verpacke ich das Mantra, alle Mantras, verpacke ich nicht nur als Geschenk. Sie kommen in einem kleinen Jutesack. Dieser Jutesack ist gewebt aus den feinsten Haaren des größten Yogi. Aha, und wer ist der größte Yogi? Kennst du nicht den Yellowstone Park? Nein. Also vom Namen her natürlich, aber. Ne. Du hast das nicht so mit Zeichentrickkultur, oder? Nein. Ich merke schon. Wer lebt im Yellowstone Park, Jule? Wer wohnt da? Roadrunner? Ja, Roadrunner wohnt im Yellowstone Park. Ich habe keine Okay. Ahnung. Das ist schon mal gut. Also, ich habe ja wirklich alle Roadrunner-Folgen, glaube ich, in meinem Leben gesehen. Ja? Aber ich habe den noch nie in einem Park gesehen. Der Lowell Pons hat gerade entdeckt, dass bei meinem Dingbum da hinten dran bei der IP, glaube ich, Luda steht. Und ja, der Herr Wavy Fight hat sich einen Spaß erlaubt. Der darf das aber auch. Der hat nämlich jetzt offiziell meinen PC gehackt. Ja, der hat bestimmt irgendwelche Software draufgespielt und Ah. sieht jetzt, was ich schreibe. Der Chat push-mailt mich hier über den Mantra-Shop. Ah. Es gibt auch Rabatte für Selbstabholer, selbstverständlich. Aber wieso denn? Es gibt doch gar keine Versandkosten. Nein, aber es gibt Rabatte für Selbstabholer aufgrund dessen, weil die ja dann im Zweifel die Anfahrt hierhin hätten. Ich bin da ein fairer Typ. Ich zahle Anfahrtskosten bis zu 50 € als Tankgutschein bei Aral wieder aus. Weil, was viele vielleicht nicht wissen, Aral und Mandala reimt sich nicht nur auf Indisch. Ja? Das, auf Deutsch reimt es sich nicht, aber auf Indisch reimt sich das. Ich glaube, ich muss niesen. Oh, die Ex vom Jackie's Mandala. Jetzt weiß ich Aha. nicht, ob mit Vor- oder mit Nachnamen. Ich würde eher sagen mit Vornamen. Ich glaube, mit Nachnamen heißt man so nicht, oder? Keine Ahnung. Ja, eine meine ich ja. Ich meine ja eine Ex vom Jackie's. Also nicht die mit den Katzen. Echt mit Nämlich ein. Nachnamen? Krass. Doch mit dem Nachnamen. Krass. Mandan. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, du, wenn du Pausen machst, hörst du dich an wie der Rösler, sagt Traumvampir. Über Twitter. Ich Das habe mag nämlich hier alles. unsere Social Media habe ich hier im Auge. Ja, das mag alles sein. Jedoch würde ich jetzt einfach behaupten, er ist Philippiner, oder? Wer? Rösler. Ist er nicht Philippiner? Keine Ahnung. Ich glaube, Ich der hat glaube einen schon. deutschen Pass. Ja, okay. Das ist richtig, aber seine Herkunft. Um die halt zu bestimmen, dürfte man fragen, ob er eventuell von den Philippinen stammt, seine Eltern? Oder ein Elternteil von mir aus auch, um ganz politisch Ich habe korrekt keine drin zu Ahnung. Ich kacken. habe mich noch nie irgendwie mit dem Herr Rösler auseinandergesetzt. Ich meine, der ist Philippiner, aber ich bin da echt nicht so sicher. Soll ich Also, jetzt mal googeln oder was? ne, lass mal stecken. Das Aber ich kann kann der. ja jetzt gleichzeitig googeln. Ja. Also, mir ist ja auch egal, auf jeden Fall ist er kein Inder. Und deswegen, da mit den Philipp Sprechpausen, das Rösler. ist Zufall, dass er auch Sprechpausen macht. Vielleicht ist er aber auch auf einer gewissen Yogi-Stufe, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Südvietnam. Südvietnam, okay, gut. Auf jeden Fall, das wird ist halt einfach so. Ja? Und wenn er Sprechpausen macht, okay, vielleicht hat er ja auch ein gewisses Level innerhalb der Yogi-Hierarchie. Aha. ich wurde gefragt, ob ich am Freitag sende. Ja, du sendest am Freitag um 9:30, glaube ich, wohl. Ja, mit der Annika. Ja, und er macht dann den Content Cast. Ja. Er Über macht den. Ja, genau. Whistleblowing, Transparenz, WikiLeaks und Bradley Manning. Kann ich bei euch einen Werbeplatz buchen? Was willst denn du bewerben? Ich würde gerne da, Was den willst denn du bewerben? Mantra Shop 24 würde ich gerne bewerben. Nein. Nein. Nein, wir sind ja, wir machen ja die ARD des Podcasts Möb-Möb-Dingsbums und da gibt es keine Werbung Doch, nach zwischen natürlich 20 gibt's. Uhr Ja, 15. nachts. Ach ja, stimmt. Ja, scheiße. Ja, stimmt. Ja, gut, dann werbe ich bei den Seminaren. Die senden ja um 19:30. Dann mache ich da nochmal einen Werbeblock. Ich Ich zeichne weiß jetzt, gar glaube ich, nicht, Werbung auf. ich glaube, Gesichtskirmes kriegt gerade einen Herzinfarkt, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist oder schlecht. Sie schreibt: Annika und Jule zusammen, oh mein Gott, sei still, mein Herz. Oh. Ah, sie freut sich. Wer hostet das? Weil du wolltest es hosten, oder? Ich würde das hosten, ja. Ich habe mich, frage mich jetzt gerade nur, ich dachte, mein Internet wäre jetzt mal generell weg oder so. Aber mein Internet ist doch da. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Bin gerade aus dem Chat einmal komplett disconnected. Tja, ist gehackt Manchmal ist worden. das so. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß ja jetzt, dass ich nicht mehr also ich darf nichts mehr Verbotenes und Unschönes auf meinem Laptop machen, weil das kriegt ja der Wifi-Fahrt jetzt alles mit. Hallo? Ja, ich bin doch noch da. Ja, weil der hat mir da gezeigt. Also wir haben übrigens beim Browser-Thema haben wir uns jetzt geeinigt, dass ich den Internet Explorer und den Firefox habe, weil mein Facebook-Spiel geht nur über Firefox. Und den Opera und den Chrome habe ich bisher noch nicht selbst installiert. Und ich habe verboten bekommen, bei den Top 100 Downloads von ship.de mich umzugucken. Ja, das darf ich nicht mehr, damit ich mir nicht mehr so viel Zeugs runterlade. Oh, und der Jackal hat anscheinend auch mein System gehackt. Also muss ich hier Laptop hackt bei Anonymous Crew und so. Anonymous. Oh, ist das eine Scheiße hier, ehrlich, ja. Also die Pornos kann ich, also Lockenmähne schreibt, der stört sich eher weniger, wenn ich Porno gucke, aber ich störe mich daran, wenn er mitguckt, wenn ich gucke. Wieso das denn? Weil ich nicht mit dem Wifi gucken will. Aber mit dem Jackal wäre okay, oder was? Nee, auch nicht. Ah, okay. Wir haben beides Freundinnen und damit sind die tabu. Um Pornos mit dir zu gucken. Auch. Nicht nur. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Mein Okay, rechtes also. Nasenloch läuft übrigens. Ich dachte, was erzählst du mal? Ich mache auch keine Dreier. Ich teile nämlich die Männer nicht, die ich habe. Und auch nicht die Frauen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, okay, der Content Cast kann ein bisschen langweilig werden für die, die eher so Quatsch-Sendungen haben wollen. Das wird Zum mir Beispiel? nicht. Zum Beispiel Quatschsendungen wie? Frag Rio. Ja. Noch welche? Kein Porncast. Ja. Ja, okay. Wer hostet das? Also bisher hat sich der Rio angeboten, Ich würde das Jackal. hosten, naja. Er Auch, würde auch. das hosten. Ich hoste auch die Seminaren dann am Freitag. Weil soviel ich weiß, ist er da da. Ja, da. Da da. Wie wollte noch mal dein Sound, als du diebisch. Das war. Das, ich wechsle jetzt mein Skype. Mach den Sound. Das war nicht gut eingespielt. Versuch das Ich nochmal. weiß es nicht, aber es Ich reicht doch wechsle einmal. jetzt Man mein muss es auch nicht Skype. immer ausreizen, ja? Es ist mal lustig und dann mal wieder nicht. Das ist komplett irrsinnig, ist das. Wenn du mit jemandem gerade zusammenarbeitest, der dann sagt, ich wechsle jetzt mein Skype, dann weißt du einfach nicht, was du da noch sagen sollst. Ne? Du sitzt dann da und bist einfach nur. Geflasht vor dem Duft, Duft, Duft. Na, ich weiß nicht, ob das geflasht ist oder ob ich nicht einfach nur denke, Alter. Ey, du weißt überhaupt gar nicht, was ich mir alles für Sachen anhören muss, wenn ich mit dir skype. Da ist mein Duft, Duft, Duft, Duft. Echt noch harmlos. Nur weil ich gerade krank bin. Oh, ich glaube, der Lollpons ist sauer auf mich. Aua. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht kicken sollen. Hm. Aber ich habe ja gesagt schon von Anfang an, ich bin dafür zuständig, unsere Zuhörer zu vertreiben, damit wir hier endlich mal aufhören können mit dem Kack. Es wird aber von Sendung zu Sendung schlimmer, Jule. Also von daher macht er da keinen Stress. Ja. Ach. Aber mein Motto ist wirklich, Leute vertreiben, damit so wenige zuhören, wo wir sagen können, okay, es lohnt sich nicht und wir hören auf. Über den Punkt sind wir ja schon hinweg. Du musst übrigens mal neue Sachen bringen. Ja, ich werde heute Nacht ein großes Update laufen lassen. Dann ist es total, sowieso total schwachsinnig auf deinem Blog, ja, weil wenn ich auf der Homepage, also auf der ersten Seite auf kein Porncast gehe, ist dann nur die Beschreibung. Dann muss ich irgendwo suchen, wo kein Porncast-Sammelsuch ist. Ja, ich weiß, das soll auch gar nicht so sein. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, wie die Struktur in meinem Blog ist. Vielen Dank. Dankeschön. Das habe ich gerne gemacht. Oh ja, eine Sekunde. Den habe ich selber auch schon lange nicht mehr gehört. Sekunde. Glaub mir, es ist gut für euch. Das, was ihr gebt. Das ist Was immer wieder machst dieser Fail hier. Ich hätte ja gerne einmal, dass iTunes sich bitte merkt, an welcher Stelle hier wo welche Marke gesetzt ist in diesem Soundboard. Das hätte ich ja gerne einfach einmal. Da vergiss es einfach. Denk nicht drüber nach. Eieiei, soll ich sagen, wenn ich das wirklich bin. Ja, aber Ah, wegen das. meinem neuen Skype-Account. Oh Mann, die Jacke ist echt paranoid. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe den Witz jetzt wohl verpasst, aber schön, dass Jule gerade Spaß hat. Und Jackie schreibt mich gerade an, neuer Account, und ich so, ja, Alter, kann gelöscht werden, ja. Und dann schreibt er mir, sag mal im Stream, ei, ei, wenn du das wirklich bist. Schließlich geht Sicherheit über alles. Aber das, er hat recht, das ist völlig richtig eigentlich. Habe ich alles gemacht. Das ist völlig richtig. So, die anderen gehen auch schon alle ins Bett. Ja, das ist Wir sind der immer zu Lauf spät. der Ich glaube, Dinge. wir sind zu spät einfach. Ja, Der aber Woche. vorher dürfen wir diesen Schwachsinn nicht machen. Da kriegen wir wegen Volksverdummung wahrscheinlich einen dran oder so. Ja, aber guck mal, jetzt Gesichtskirmes geht. Oh nein, dann hören wir jetzt auf. Dann hören wir auf. Komm, Jule, pack zusammen, dann hören wir jetzt auf. Wenn Lollpons macht Gesichtskirmes geht, schon dann. Sound. Ich muss mal meine Skype-Sounds ausmachen. Hört man die eigentlich? Nee. Nee. Ja. Nee. Ja, dann wollen wir Schluss machen. Wie weißt du, ich habe noch was? Ich habe heute Seelenfänger über. Was heißt denn hier Volksverdummung? Hallo? Mach einfach weiter. Guck mal, Gesichtskirmes ist wieder da. Ich habe heute, da gab es eine Doku über Zeugen Jehovas, und die sollen anscheinend die meisten Pädophile in sich haben, also in der Organisation. Ja, ist ja auch. Also ich will noch nicht wieder zu viel verraten, aber freut euch einfach auf was. Lucky bekommt von mir ein Mandala irgendwann mal. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum du bei meinen Mandalas lachst. Wenn Ich du so denke. eine Shopseite mit Mantras eröffnest, als ob du echt nichts Besseres zu tun hast den ganzen Tag, als diesen Job zu machen. Aber ich habe ja noch, einen habe ich ja noch. Ja. Ich meine, ich verkaufe ja nicht nur Mantra. Ich habe ja einen Deal. Und zwar kann man sich. Das halte ich für einen für einen fairen Deal. Und zwar tausche ich Hardware. Na, ihr könnt euch da auf dieser Seite Hardware runterladen. Hab's zwar schon lange nicht mehr geupdatet, aber ladet euch, ladet. Holt euch da einfach so was Schönes, was ihr halt gerne haben wollt, ein Monitor oder so. Ist für alle genug da, ja. Und ladet euch einfach mal was Schönes runter und als Entschädigung dafür, dass ihr bei mir da kostenlos die Hardware runterziehen konntet, hätte ich gerne, wenn es okay für euch ist, dass ihr das ein oder andere Mantra, man kann ja gucken, ob man auch ein gebrauchtes abstauben kann oder so. Ja, ich sag mal so, nächstes Jahr um die Zeit werde ich auch ein paar Gebrauchte haben. Da kann man dann einen guten Preis mit Sicherheit finden. Ja, oder ihr greift einfach mal in die Wundertüte und zieht dann da mal so ein Mantra für 50 Euro raus. Im Übrigen habt ihr nur jetzt aktuell die Chance, zu jedem Mantra, das ihr kauft, auch Biophotonen mitzubekommen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich empfehle Zwiebel. Ich Krankenwagen. Weil nämlich vorhin, als er mit der Geschmacksrichtung ankam, bei ihm der Krankenwagen wieder vorbeigefahren Ja. ist. Es steht übrigens, keine Ahnung, wie viel steht es bei Eintracht, bei Bayern und Gladbach. Irgendeiner Aber muss die verschossen sind, haben. ja, und einer hat gerade von den Bayern getroffen. Aha. Auf jeden Fall. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Hat mir aber, der tut mir leid, ja, wollte ja heute mit mir über, wollte sich wieder über Barcelona lustig machen. Du hast kein Impressum auf deiner Seite. Ich verschenke Oh. ja auch was. Okay, Bayern ist weiter. Weil Weil die Nerven lagen brach bei den Gladbachern. wen interessiert denn das gerade? Ja, die Gesichtskirmes. Was ist denn das für ein Spiel überhaupt? Jetzt gerade offen, Mittwoch. DFB-Pokal. DFB-Pokal, Schnickschnack. DFB, hier ist kein Porncast. Weißt du, wie Dortmund gestern gewonnen hat? Nee, weißt du warum? Warum? Weil mich das einen absoluten Scheißdreck interessiert. Ja, aber ich erzähl's dir trotzdem. Also, die haben nämlich schon den. Oh, guck mal, da weint jemand. Da weint eine Frau. Auf jeden Fall haben die schon für den Elfmeter einen Torwart eingewechselt gehabt. Ich weiß, gegen wen haben die gespielt? Kräuter Fürth. Die hatten schon einen eingewechselt, der auch gute Elfmeter schießen und wie auch immer kann. Und dann hat der eine gegen die, also noch in Gegen der ran dann. regulären, hat der eine in der regulären Spielzeit hat an den Pfosten, also in der letzten Minute von der regulären Spielzeit, also von der Verlängerung, Oh, ja, komm zum Punkt, Alter. hat der an den Pfosten geschossen, dem Torwart in den Rücken und dann ging der Ball rein. Und es war die letzte Minute von der Verlängerung und dann hatten halt die BFB-Leute gewonnen. Okay. Hören Sie jetzt die Version, wie es sich in Kurzfassung zugetragen hat. Letzte Minute des Spiels, der Elfmeterschütze zieht ab, trifft den Torwart am Rücken, Ball geht ins Tor, verloren. Ja, aber du hast vergessen, dass das die Verlängerung war und dass das die letzte Spielminute von der Verlängerung war und dass das der Torwart eingewechselt war, der eigentlich gut Torwart Elfmeterschießen kann. Das sind drei Schnick. wichtige Informationen zu der Geschichte, die du nicht erzählt hast. Schnick, Schnack. Machst du dir an deinem Auto jetzt auch zur EM diese Öhrchen dran mit der Deutschlandfahne an den Quatsch, Spiegeln? warte mal. Wenn ich bei meinem Auto überhaupt eine Fahne dran mache, dann Argentinien. Wieso Argentinien? Weil ich Argentinien-Fan bin. Okay, was verbindet dich mit Argentinien? Außer, Der dass du mal gerne ein Messi. Steak isst oder so. Der Messi. Du meinst die Leute, die Müll in ihrer Bude horten? Und die WM 2006. Das war die in Deutschland, oder? Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das 2006 war, jetzt gerade so Doch, aus dem ich glaube, Kopf. das war 2006. Ich glaube nicht, doch. Das würde mich total schockieren, wenn das 2006 Klar, die gewesen wäre. Sportfreunde Stiller haben gesungen 2006 und dann haben die irgendwann gesungen 2010. Aber die WM, Siehst du, ach, 2006 war Deutschland. Die Gesichtskirmes EM kennt sich meinst du? Ja, aus. EM ist ja gut. Ich Nein, dachte, WM meine es, ich. nein, 2006 war nicht WM. Oder doch? Doch. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Ja, doch. Oh, leck mich einer ins Arschloch. Ist das lange her, Siehste, Aletto. Gesichtskirmes, das ist eine Frau, die kennt sich mit Fußball aus, ja? Oh, krass. Oh. Echt krass. Ja, Krass. auf jeden Fall ist Messi total schlecht in der In Müll sortieren. argentinischen Nationalmannschaft, ja. Aber bei der 2006er hatten die echt Pech, die hätten gegen Deutschland gewinnen können, wenn da nicht so ein paar Probleme entstanden wären mit Klose, tritt mal dem argentinischen Torwart kaputt und dann muss ausgewechselt werden und. Und dann hätten die auch besser spielen können, wenn nicht ein Maradona Nationaltrainer von Argentinien wird. Also tut mir leid, ein Franz Beckenbauer ist eine Ausnahme, aber dem muss man, man muss nicht einen Lothar Matthäus die Nationalmannschaft trainieren lassen, ja? Und ich bin mal gespannt, wie das nächste weitergeht, aber ich bin Argentinien-Fan. Fährst du mit Deutschlandflagge am Auto rum? Ja, auf jeden Fall. Aber mit der richtigen. Außerdem musste Messi nie sein Zimmer aufräumen. Der hat dafür jemanden gehabt, der das macht. So, was machen wir jetzt? Hören wir auf? Jetzt gehen wir raus, oder? Ja, Fußball ist ja um. Alles klar, dann würde ich sagen, mauen Mal wir ich uns mal jetzt meinen raus. Mandala für den Lucky. Mantala. Ja. Ich könnte mich Und mein stundenlang. Mandela. Ja. Nelson. Mal mal Nelson. Ja, mache ich. Tschüss, Norm. Also Fußball ist nicht so das Thema für unsere Sendung. Nee, das ist auch nicht das Thema Gibt's für mich. Eigentlich Fußball-Podcasts? Ja. Aber die laufen bestimmt auch nicht gut, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wo soll ich denn das sagen können? Ich höre keine Fußball-Podcasts. Ja, aber du bist doch unser Podcast-Experte. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob es wahrscheinlich gibt. Es gibt einen Podcast über alles. Es gibt auch einen Podcast über keinen Porno. Echt? Also Lockenmähne will nicht, dass wir gehen. Das mag sein. Wir können ja Lockenmähne in Skype holen. Da können wir für ihn persönlich dann nochmal 5 Stunden lang durchpodcasten. Aber ihr ja, müsst du ja damit kannst leben. Das dann gerne machen. Nee, ich mache jetzt hier gleich gar nichts mehr. Ich trinke jetzt hier mein Teegetränk. Ah, aus der Plastik, aus meinem Plastikbecher hier. Und dann hat sich, oh, neue Plastik im Mund. Ah, leckt mir einer am Das Arsch. Ding ist, ich kenne mich mit Bayern-Spielern überhaupt nicht mehr aus. Wer ist denn, Gesichtskirmes, wer ist denn das da gerade im Fernsehen? Ah, David mal, Alaba. Ja, Alaba. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist ein, es war mal ein. Die Mantra Maria findet, ich soll das sein lassen. Danke. Ja, aber ich tue nie das, was man von mir will. Das mag alles sein, Jule, aber könnten wir uns darauf einigen, dass jetzt, dass wir jetzt rausgehen vielleicht? Weil ja. So langsam lässt nämlich die Wirkung meines Eukalyptus nach. Ja, auch außerdem sind wir schon wie überreizt. Weit über der Zeit vielleicht. Ja, ciao, ciao. Ciao. Und nicht vergessen zu mauen. Let me say yeah!